haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Leb wohl, mein Liebling. Es war richtig warm geworden in den letzten Tagen. Die Sonne brannte durch die Fenster. Ich knipste sie aus. Einige ewige Nörgler beschwerten sich. Dabei geschehen die wirklich schönen Dinge meist dann, wenn es dunkel ist. Zum Beispiel Raubüberfälle, Eifersuchtsdramen und Fußballspiele. Ich legte mich einige Stunden hin. Als ich wieder aufstand, saß ein junger Mann in meinem Büro. Ich brauche Ihre Hilfe, Maloney. Wer Ihnen mit einem Schönheitschirurgen nicht mehr gedient? Hat keinen Sinn. Ich bin Boxer. Hab mich früher auch mal durchs Leben geboxt, bis ich genug Geld hatte, um mir eine Pistole zu kaufen. Es geht um meinen Bruder. Auch ein Boxer? Nein, ein Ringer, aber bloß temporär. Was heißt denn das schon wieder? Er ringt zurzeit mit dem Tod, aber eigentlich ist er Buchhalter. So, so. Und ich soll jetzt herausfinden, weshalb er mit dem Tod ringt. Die Ärzte sagen, er habe Rattengift geschluckt. Ich kann das einfach nicht glauben. Er schwieg eine Weile. Ich zündete mir eine Zigarette an. Sein Bruder hieß Roland und war ein staatlich geprüfter Buchhalter. Am Morgen wurde er von seiner Putzfrau gefunden. Ihr Schrei hatte das ganze Quartier geweckt. Sie wurde sofort wegen Ruhestörung verhaftet. Sind tüchtige Burschen, unsere Polizisten. Ein paar Stunden später wurde Roland dann eingeliefert. Und weshalb glauben Sie nicht an einen Selbstmordversuch? Weshalb sollte sich Roland umbringen? Cherchez la femme. Ich habe seine Wohnung durchsucht und nirgendwo eine Frau gefunden. Die sind meist nicht mehr da, wenn man sie braucht. Hat er einen Abschiedsbrief hinterlassen? Nur einen Zettel, darauf steht bloß, leb wohl, mein Liebling. Klarer Fall. Damit ist ein Anhänger der Lieblingsschule gemeint. Wie bitte? Na, diese Psychologenriege. Unmöglich. Roland interessiert sich nicht für Psychologie. Es ging also doch um eine Frau. Wusste ich's doch. Mir würde so etwas nie passieren. Ich trinke meinen Whisky immer pur. Ich lehnte mich zurück. Der Fall schien kein Fall zu werden. Doch der Bruder des Rattengifttrinkers ließ nicht locker. Mit dem Zettel stimmt etwas nicht. Wieso? Etwa nicht seine Handschrift? Doch, schon. Aber Roland würde sich nie mit diesen Worten verabschieden. Ich habe bei einer Ex-Freundin von ihm einen Abschiedsbrief gefunden. Da, lesen Sie selbst. Bitte um Kenntnisnahme, dass unsere privat-persönliche Verbindung mit sofortiger Wirkung von mir einseitig gekündigt ist. Der Rechtsweg bleibt ausgeschlossen. Mit hochachtungsvollem Gruß, Roland. Klingt eher wie der Austritt aus der Krankenkasse. Eben. Nie im Leben würde Roland sich mit den Worten »Leb wohl, mein Liebling« aus diesem Leben verabschieden. Das war ganz plausibel. Rolands Bruder ging, so wie er gekommen war, aufrecht. Ich saß, so wie ich immer sitze, auf meinem Hintern. Ich ließ noch einige Zigaretten zum Asche werden und betrachtete fasziniert dieses physikalische Phänomen. Dann rief ich im Spital an, in dem Roland seinen Ringkampf austrug. Privatdetektive kennen immer die richtigen Leute am richtigen Platz. Ich ließ mich weiterverbinden. Nach 5 Koreanern, 3 Jugoslawen und einem Appenzeller landete ich endlich beim zuständigen Arzt. Wie steht's denn so mit dem Buchhalter? Nicht besonders, hat kaum eine Chance. Zu viel Rattengift und zu wenig Champagner. Eine üble Mischung. Irgendwas Spezielles an dem Gift? Ja, der Champagner hat Jahrgang 58. Igitt! Wo kriegt man denn sowas noch heutzutage? Keine Ahnung. Muss jetzt weitermachen, Maloney. Ein Notfall. Eine Schwester hat sich gerade einen Fingernagel gebrochen. Ich verabschiedete mich. Ärzte haben es auch nicht leicht heutzutage. Früher waren die Fingernägel stabiler und die Schwestern lockerer. Aber heute ist ja alles verkehrt. Ich rasierte mir die Zähne und bürstete meine Wangen. Danach fühlte ich mich wieder frisch, wie einst, als ich noch regelmäßig duschte. Es klopfte. Der Boxer stand vor der Tür. Ich habe da noch etwas gefunden. Zeigen Sie mal her. Ist ja bloß so eine Memberkarte von einem Nachtclub. Hm. Obsession? Klingt nach Schweiß und Neurosen. Sie müssen sie mal umdrehen. Ach ja, so, alles verkehrt heutzutage. Irgendwann schreibe ich mal ein Buch. Wissen Sie, wie das heißen wird? Vermutlich alles verkehrt heutzutage. Blödsinn. Wie soll es denn heißen? Blödsinn, sagte ich doch schon. So, und hinten auf dieser Karte steht Nora. Nora. Unser aller Liebling. Na, Macht es da nicht Klick in Ihrem Kopf? Ich lauschte. Ein Klicken konnte ich beim besten Willen nicht hören. Nein, es war eindeutig ein Läuten. Es war das Telefon. Roland hatte ausgerungen. Der Boxer war dafür zum Ringer geworden. Er rang mit den Tränen. Ich half ihm ein wenig dabei. Schließlich ging es jetzt um Mord, und da dürfen ruhig ein paar Tränen fließen. Ich wusste, was zu tun war. Ich klemmte mir den alten Strindberg unter den Arm und machte mich auf den Weg. Einige der Bars und Nachtlokale kannte ich noch von früher. Ich war schließlich auch mal jung und voller Leidenschaft. Das Jungsein vergeht von selber, und die Leidenschaft gewöhnt man sich langsam ab. Irgendwann werde ich in irgendeiner Einöde landen und den Steinen Geschichten aus dem Leben erzählen. Vorläufig aber tauchte ich noch ein in das Leben. Der Nachtclub namens Obsession lag in einer der ruhigeren Gegenden der Stadt. Ich trat ein und zeigte die Karte. Es war rauchig, lärmig und auch sonst ganz angenehm. Ein Mann kam auf mich zu. Er trug ein Buch mit sich herum und starrte auf meinen Strindberg. Ich sehe, Sie sind auch Buchhalter. Was tragen Sie denn so mit sich herum? Strindberg. Und Sie? Sophokles. Früher trug ich Seneca und noch früher Plato. Interessant. Verkehren hier noch andere Buchhalter? Ja, hab schon ein paar gesehen in den letzten Jahren. Verschwinden aber auch immer wieder so, wie sie gekommen sind. Durch die Tür? Meistens. Kennen Sie einen Buchhalter, der Roland heißt? Roland? Ehrlich gesagt, ich behalte die Namen schlecht, aber Gesichter kann ich mir gut merken. Wie sieht er denn aus? Ziemlich blass. Ja, ja, hier drin scheint eben nur eine Sonne und die brennt sich nur in die Herzen. Nora? Sie kennen sie? Ich verneinte. Dann ließ ich den Buchhalter stehen. Ich sah mich noch ein wenig um. An der Bar hing noch ein anderer Buchhalter. Er hielt einen Konsalik unter dem Arm. Ich ließ ihn an der Bar hängen, dann sah ich sie. Ihre Augen waren wie die Fußnoten bei Kant, tief und verwirrend. Ich beschloss, vorsichtig zu sein. Sind Sie Nora, unser aller Liebling? Willst du mich anmachen? Ich wollte bloß ein wenig reden. Dann geh doch zur Seelsorge oder zum Radio. Sind Sie immer so mitfühlend? Wohl einer dieser sentimentalen Eierköpfe, die einem ständig ihre Psyche ins Glas schütten. Wo denken Sie hin? Ich bin hart im Nehmen. Dann nimm das. Sie knallte mir ihre 5 Ringe in den Magen. Es tat höllisch weh. Sie lachte bloß. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich ging auf die Toilette. Nachdem ich das Steak losgeworden war, ging ich zurück in die Bar. Nora stand immer noch da. Na, Cowboy, wie wär's mit einem Drink? Whisky, pur. Was trägst du denn da bloß mit dir rum? Bist wohl Buchhalter, was? Genau. Strindberg ist meine Spezialität. Schau an. Ich hoffe, deine Leidenschaft erschöpft sich nicht im Lesen. Es hatte geklappt. Nora biss an. Zuerst nur in den Finger, dann auch ins Ohr. Ihre Zähne hinterließen rote Flecken. Ich ließ es geschehen und spielte den Leidenschaftlichen. Danach tranken wir weiter. Irgendwann landeten wir unter dem Tisch. Ganz schön dunkel hier unten. Du gefällst mir, Cowboy. Kein Wunder, hier sieht man ja nichts mehr. Na, wie wär's mit einem kleinen Ausritt, Cowboy? Ich hatte nichts dagegen einzuwenden. Sie trug mich in ein Hotel. Die Landung war sanft und angenehm. Spätestens da wusste ich nicht mehr, weshalb ich überhaupt in dieses Nachtlokal gegangen war. Auch Privatdetektive dürfen sich ab und zu mal entspannen. Als ich erwachte, war Nora verschwunden. Ich ging in mein Büro. Mein Klient, der Boxer, erwartete mich schon. Ich habe da etwas für Sie, Maloney. Schon wieder? Ja, ich habe ein wenig beim Statistischen Amt rumgeschnüffelt. Sind Sie eigentlich der Detektiv oder ich? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe da ganz interessante Zahlen gefunden. Hier. 15, 26, 33, 35, 47, 56. In der Tat, höchst interessant. Das sind die Lottozahlen. Darunter wird es spannend. Was denn? Kaminfeger 2? Gipser 0, Buchhalter 35? Ist doch verblüffend, nicht? Das verstehe ich nicht. Ganz einfach, das sind statistische Zahlen über Selbstmorde mit Rattengift. In den vergangenen 3 Jahren haben sich 35 Buchhalter auf diese Art und Weise umgebracht. Scheint eine Berufskrankheit zu sein. Und Sie haben sicherlich weiter nachgeforscht, was denn diese armen Kerle für letzte Botschaften hinterlassen haben. 3-mal dürfen Sie raten. Leb wohl, mein Liebling. Erraten. Es ging nicht anders. Ich musste noch einmal ins Obsession zu all den Buchhaltern und zu Nora. Der alte Strindberg tat willig seinen Dienst. Im Lokal traf ich den Buchhalter des Sophokles wieder. Jetzt kenne ich sie. Wen, mich? Nein, Nora. Wer kennt sie nicht? Wer liebt sie nicht? Sie etwa auch? Ach, wissen Sie, jeder trägt so eine unerfüllte Liebe mit sich herum. Eine Segeljacht, Briefmarken oder dann eben eine Frau wie Nora. Sie scheint mit ihrer Liebe recht großzügig umzugehen. Ist das Liebe? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie kann gar nicht mehr lieben. Das sind doch bloß noch Erinnerungen an die Liebe. Ein Spiel, Sie verstehen. Mich jedenfalls ließ sie rasch fallen, als ich ihr albernes Spiel nicht mehr mitspielte. Domino, Bridge oder Schach? Viel banaler. Nora glaubt, dass sie das Ende einer Beziehung verhindern kann, indem sie es vorwegnimmt. Verstehe ich nicht. Nun, sie wollte, dass ich ihr auf einen Zettel schreibe: Leb wohl, mein Liebling. Ich ließ den Mann stehen und bestellte mir einen Drink. Ich schnupperte daran. Er roch nach Whisky pur. Ich kippte ihn runter. Ein Privatdetektiv muss ich in allen Lagen behaupten können. Es gibt Fälle, die nur liegend gelöst werden. Ich suchte in dem Gewühl Nora und fand sie unter einem Tisch. Ich schob den Mann neben ihr zur Seite und legte mich hin. Sieh an, der Cowboy von gestern Nacht. Ist das etwa der Beginn einer wundervollen Trinkerehe? Da, wo Sie bald landen, geht es ziemlich nüchtern zu und her. Hab mir gleich gedacht, dass Sie kein richtiger Buchhalter sind. War meine Tarnung nicht perfekt? Sie haben im Bett Ihren Strindberg fallen lassen. Ein richtiger Buchhalter hält sein Buch auch in schwierigen Situationen fest. Habe ich also doch den richtigen Beruf gewählt? Schnüffler. Erraten. Ich würde vorschlagen, dass wir Ihre Giftkammer aufsuchen. Meinetwegen. Ich bin ganz froh, dass es ein Ende nimmt. Irgendwann gehen einem all die Bücher fürchterlich auf den Geist. Diesmal trug ich sie. Auch Privatdetektive haben mal etwas von Emanzipation gehört. Ihre Wohnung war ein mondänes Etwas, vollgestopft mit allen möglichen Kostbarkeiten. Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. All dies bedeutete ihr nichts. Was haben Sie eigentlich gegen Buchhalter? Ich hasse sie. Vor Jahren habe ich mich in einen verliebt. Er wollte mich heiraten. Dann verschwand er plötzlich eines Tages. Alles, was er zurückließ, war sein Buch. Heidegger, grauenhaft. Wie kann einem ein Mann nur so etwas antun? Und da haben Sie Rache geschworen und einen Buchhalter nach dem anderen um die Ecke gebracht. Es war ganz leicht. Männer sind fürchterlich sentimental. Ich ließ sie eine Weile links liegen, dann schickte ich ihnen ihren Zettel mit der Abschiedsbotschaft und eine Flasche Champagner. Sie haben ihn alle getrunken. Und mit mir hätten Sie das auch getan? Nein, sie hätte ich geheiratet. Ich war also noch einmal davongekommen. Es dauerte eine Weile, bis die Polizei kam. Nora verstummte, sah mich nur noch an, mit diesen Augen, die was Besseres verdient hätten als graue Zellenwände. Auf meinem Rückweg ins Büro schaute ich noch einmal im Obsession vorbei. Männer sind fürchterlich sentimental. Im Büro erwartete mich der Boxer. Ich weiß schon, Sie haben etwas für mich. Ja, ich war bei der Bahnhofsauskunft. Und, was haben Sie herausgefunden? Viele ältere Passagiere liegen in den letzten Zügen. Ist doch erstaunlich, oder nicht? Doch, doch. Aus Ihnen wird man ein ganz großer Detektiv, mindestens 1,90. Ich warf ihn hinaus. Man soll keinen Mörderinnen nachtrauern. Ich tat es trotzdem. Als ich ans Fenster ging, dachte ich an Nora. Als ich es öffnete, dachte ich an Nora. Als ich hinuntersah, sah ich Nora. Sie fuhr gerade im Polizeiwagen vorbei. Ich beugte mich vor, denn Vorbeugen ist besser, als in der Erinnerung zu bohren. Es war ein wenig zu viel des Guten. Als ich durch die Luft segelte, dachte ich noch, ob dies wohl mein letzter Fall sei. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, nichts.